Du hörst Simon Hirschmanns Transformations-Podcast, die Show, in der du garantiert bullshitfreie Tipps zum Thema Fitness, Ernährung und Motivation bekommst. Wir schaffen es gemeinsam zu deiner Bestform. Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge aus meinem Podcast. Mein Name ist Simon Hirschmann und ich bin 23 Jahre alt. Eventuell kennst du mich ja schon von Instagram oder meinem YouTube-Kanal. Mein Ziel ist es, seit ungefähr 5 Jahren meinen Körper zu verändern und meine persönliche Bestform zu erreichen. Ja, und seit circa 3 Jahren betreibe ich jetzt mein Instagram-Profil, wo ich meine Erfahrungen und mein Wissen rund um Fitness, Abnehmen, Training und Motivation teile. Nun bin ich zum Entschluss gekommen, einen eigenen Podcast zu starten. Ja, cool. Cool, dass du mir zuhörst und mir deine Zeit schenkst. Möglicherweise bist du gerade auf dem Weg zur Arbeit, liegst im Bett oder bist spazieren, was auch immer. Dass du dir das bisschen vorstellen kannst, ich sitze momentan auf meinem fetten Gamingstuhl hier und spreche einfach freischnauze hier in mein iPhone rein. Ja, und hier kann ich jetzt direkt auch anknüpfen, denn ich möchte ein bisschen was zu meiner Vorgeschichte erzählen und wie es zu meinem ganzen Wandel kam. Damit ihr mich ein bisschen besser kennenlernen könnt. Ja, und vielleicht könnt ihr euch sogar mit meiner Situation, mit meiner damaligen Situation identifizieren. Ich möchte deine wertvolle Zeit auf keinen Fall verschwenden, deswegen fangen wir doch jetzt direkt einfach mal an. Also wir gehen jetzt einfach mal ganz weit zurück zu mir, als ich 17 Jahre alt bin. Und die Situation damals war so, dass ich mit meiner Mutter in einem richtig großen Haus gewohnt habe. Alleine mit meiner Mutter, also die war alleinerziehend. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich glaube 10 Jahre alt war. Und ja, und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, meine Oma ist dement geworden und meine Mutter musste sich immer mehr um sie kümmern und ist dann irgendwann auch zu ihr gezogen. Wie es der Zufall so will, ist in dem Moment dann meine Schwester mit ihrem Mann wieder bei mir eingezogen. Aber ich hatte halt komplett mehr Freiheiten, ich hatte oben meinen eigenen Bereich und ich war zu der Zeit wirklich, also ich habe mit 12 Jahren angefangen zu zocken, ich war zu der Zeit ein richtig krasser Suchti, also ich war wirklich abhängig vom Spielen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also ich bin von der Schule heimgekommen, damals habe ich schon dann irgendwann meine Ausbildung angefangen, aber ich habe wirklich in jeder freien Minute bis in die Nacht immer gezockt. Ja, und meine Mutter ist ausgezogen und hat halt zu der Zeit noch auf meine Ernährung ein bisschen geachtet und geguckt, dass ich mir halt nicht nur irgendwelchen Müll reinziehe. Aber dann hatte ich halt die Freiheit. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man die Freiheit hat, dann nutzt man die Freiheit. Ist ja logisch. Und ich habe dann halt wirklich immer nur das gegessen, worauf ich Bock hatte. Ich habe mir dann abends einfach ein paar Hotdogs in die Mikrowelle geschoben und habe die gegessen. Dann habe ich mir oft einfach Pizza bestellt. Ich habe so oft Döner gegessen, mir Süßigkeiten beim Zocken reingezogen. Also ich habe mich richtig, richtig schlecht ernährt. Und ja, was passiert, wenn man sich richtig schlecht ernährt, viel Alkohol trinkt, raucht? Okay, Rauchen hat jetzt da vielleicht weniger mit zu tun, aber ich habe auch viel geraucht. Was passiert? Man wird irgendwann dicker. Und wenn man sich dann dazu noch kaum bewegt, keinen Sport macht, dann wird man noch dicker und noch dicker und noch dicker. Und ich habe das selbst gar nicht so richtig realisiert. Und irgendwann ging es mir dann wirklich richtig schlecht. Also ich würde sogar behaupten, dass ich ein bisschen Depressionen hatte. Jetzt nicht zu krass, aber mir ging es schlecht. Ich habe in den Spiegel geguckt und dachte mir, oh Gott, was ist denn hier jetzt passiert? So kann es auf jeden Fall nicht mehr weitergehen. Und ich habe mich halt überhaupt nicht mehr in meiner Haut wohlgefühlt. Das war absolute Katastrophe, ey. Halt, ich habe eine richtige Männerbrust bekommen. Wenn ich duschen war und nach unten geguckt habe, ich habe da nichts mehr gesehen. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ja, mein Bauch, das war ein richtig, richtig großer Bierbauch. Ich habe zu der Zeit dann irgendwas mit 97 Kilo irgendwann gewogen. Ich meine, es geht immer noch mehr. Aber ich bin 1,82 groß. Und da sind 97 Kilo auf jeden Fall übergewichtig. Ja, ich habe dann innerhalb von einem Jahr ungefähr 25 Kilo zugenommen und das war eine Hausnummer. Meine Familie hat es gemerkt, mein Umfeld hat es gemerkt, jeder hat es gemerkt. Und Ja, angesprochen wurde ich darauf eher weniger, aber die Leute haben halt geguckt und haben sich ihre Gedanken gemacht und haben über mich gelästert. Und das hat mich dann irgendwann auch so richtig zerfressen. Ich glaube, ihr könnt euch eventuell in diese Situation reinversetzen, wenn andere Leute über dich reden und du hast es im Hinterkopf. Ich konnte teilweise nicht richtig schlafen und ich war hilflos. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Dann kam irgendwann Tag X. Und ich kann mich noch genau an diesen Tag erinnern, damit hat alles angefangen. Da hat wirklich alles damit angefangen, Leute. Hört mir zu. Ich habe mir an dem gleichen Tag, habe ich mir morgens eine Stange Zigaretten in Deutschland bei einer Tankstelle gekauft. Was ich immer gemacht habe. Und es war wirklich teuer. Und dann habe ich mir Nachmittag Gedanken gemacht, was mache ich jetzt? Der erste Schritt wär mit dem Rauchen aufhören. Also das hatte ich so irgendwie in meinem Kopf drin. Und dann habe ich mir ein Video angeguckt, beziehungsweise einen Kurs zum Rauchen aufhören. 90 Minuten zum Nichtraucher oder irgendwie sowas war das. Und ja, und danach bin ich runter zu meiner Schwester und ihrem Freund. Meine Schwester war so im Halbschlaf. Und ihr Mann, Freund habe ich gerade gesagt, ihr Mann, zum damaligen Zeitpunkt war es noch ihr Freund, jetzt ist es ihr Mann, der war noch ein bisschen wach. Und ich zu meiner Schwester, die war so im Halbschlaf: Sarah, hier, ich schenke euch meine Zigaretten, meine Stange Zigaretten habe ich mir heute gekauft. Ich habe jetzt das Rauchen aufgehört. Und meine Schwester hat es natürlich nicht geglaubt und ihr Mann genauso wenig. Und ich habe halt wirklich seitdem ich 13 war, jeden Tag, also am Anfang noch nicht so viel, aber dann irgendwann 2 Schachteln am Tag geraucht. Das war echt heftig beim Zocken. Eine nach dem anderen rein. Mein Kumpel hat letztens gesagt, das war der asozialste Schub, den er jemals gesehen hat. Der war wirklich von oben bis unten voll mit Asche und Zigarettenstümmel. Ja, auf jeden Fall habe ich an dem Tag das Rauchen aufgehört. Und nach einer Woche oder so stand ich irgendwann dann oben im Flur und habe angefangen zu heulen und meine Schwester ist hochgekommen und ich stand da, oh, ich halte es nicht mehr aus, ich muss rauchen. Aber ich habe mir das so fest vorgenommen, dass ich mit dem Rauchen aufhöre und habe das einfach durchgezogen. Ich habe das durchgezogen, das war so brutal für mich. Mein Kopf, oh, ich bin durchgedreht. Ja, und dann habe ich mich halt auch immer ein bisschen so mit Ernährung befasst, habe mir dann YouTube-Videos angeguckt. Damals war das noch KLS und Tim Gabel und so, halt so die ersten, Flavio Simonetti, und habe mich da halt ein bisschen schlau gemacht. Mit Training hatte ich irgendwie noch nichts am Hut und ich hatte da auch noch ein komplett falsches Bild von, ja, in Anführungszeichen, gesunde Ernährung. Den Begriff mag ich nicht, aber darauf werde ich später nochmal irgendwann in anderen Folgen eingehen. Auf jeden Fall habe ich dann auch immer ein bisschen meine Ernährung umgestellt. Und dann kam der Tag, wo mein Vater irgendwie Reha-Sport machen musste und ins Reha-Zentrum gekommen ist. Ja, und er hat mich gefragt. Ich stand zu der Zeit wieder ein bisschen besser mit ihm Kontakt. Ich hatte eine Zeit lang gar keinen Kontakt zu ihm. Auf jeden Fall hat er mich gefragt, ob ich mit ihm mal ins Reha-Zentrum gehen möchte. Und ich dachte mir, ja, Reha-Zentrum, was ist das und was kann man da so machen? Dann bin ich dann an dem Tag mit und ich habe durch Zufall dort einen Kumpel getroffen, mit dem ich immer gezockt habe. Und das war, glaube ich, auch ein großer Faktor, dass mir das Spaß gemacht hat. Und der hatte halt schon ein bisschen Erfahrung und der hat mir immer ein bisschen was gezeigt. Ein paar Übungen. Der hatte zwar auch noch nicht so viel Ahnung, aber ein bisschen Ahnung. Und dann hat er mir ein paar Übungen gezeigt und dann habe ich immer erst Arme trainiert, Bizeps, Curls, erst mit dem rechten Arm nur und solche Geschichten. Auf jeden Fall hat mir das dann echt Spaß gemacht und ich bin dann einmal in der Woche da ins Reha-Zentrum gegangen und habe da trainiert. Ja, und dann hat mir das immer mehr Spaß gemacht und ich habe Erfolge gesehen und das hat mich motiviert und bin dann irgendwann 3-mal die Woche in das Reha-Zentrum. Das war dann Montag, Mittwoch, Freitag, das waren meine Tage, da war ich so eine Stunde ungefähr immer dann dort, habe auch ein bisschen Cardio immer gemacht, also ich war dann immer auf so einem Stepper drauf und ja, Erfolge motivieren und irgendwie war das noch nett. Das Ganze, was mich erfüllt hat. Also habe ich immer weiter meine Ernährung umgestellt und meine Erzieherausbildung ist dann irgendwann auch losgegangen und ich habe da jemanden kennengelernt, der in ein richtiges Fitnessstudio gegangen ist. Und ja, der hat halt gesagt, der würde mit mir da mal hingehen und wir haben halt uns ein bisschen ausgetauscht und waren dann dort noch zusammen. Und dann habe ich meine Trainingstage auf 5 aufgestockt. Dann war ich 3 Tage die Woche in dem Reha-Zentrum, Montag, Mittwoch, Freitag. Und Dienstag und Donnerstag bin ich dann immer noch mit dem ins Fitnessstudio gegangen. Boah, und dann war ich 5-mal die Woche im Fitnessstudio. Das ist dann auch schon ein bisschen längerer Zeitraum. Also wir sprechen hier von ungefähr einem Dreivierteljahr oder so. Und ja, ich habe dann irgendwann gemerkt, im Fitnessstudio, da gefällt's mir besser. Da kann ich mehr machen, da habe ich mehr Gewichte, da habe ich mehr Maschinen, mit denen ich verschiedene Übungen machen kann. Und dann habe ich irgendwann mich komplett nur noch auf das Fitnessstudio konzentriert und habe dann wirklich 5 Tage nur noch in diesem Fitnessstudio trainiert. Und dann ging's halt so richtig los bei mir und ich habe immer mehr abgenommen, immer mehr abgenommen, immer mehr abgenommen. Das war für meinen Körper und für mich wirklich eine krasse Umstellung, aber ich habe von Tag zu Tag gemerkt, wie es mir immer, immer besser ging. Ich habe wieder besser gerochen, weil ich mit dem Rauchen aufgehört habe. Ich habe abgenommen, die Leute, mein Umfeld, die haben das alle gemerkt. Meine Familie hat es gemerkt. Ich habe da positive Bestärkung bekommen. Die Leute haben gesagt, hey, cool, man sieht, dass du abgenommen hast. Und das hat mich halt total bestärkt in dem, was ich tue. Und ja, ich habe trotzdem noch gezockt. Also das habe ich mir zu dem Zeitpunkt, was heißt nicht nehmen lassen, aber ich habe es halt ein bisschen eingeschränkt, würde ich sagen. Mein Alkoholkonsum, das habe ich noch nicht angesprochen. Den habe ich von heute auf morgen auch komplett eingeschränkt. Also erstmal habe ich wirklich, als wir fortgegangen sind, bin dann am Wochenende immer noch mit meinen Kumpels feiern gegangen, da habe ich dann nicht mehr viel getrunken. Also so 2-3 Bier, mehr war dann nicht mehr drin bei mir. Und irgendwann habe ich dann halt mit dem Trinken komplett aufgehört. Und das, ich sag's euch, das fanden meine Freunde damals nicht so cool. Die haben dann halt immer gesagt, komm, trink halt mal wieder was mit, komm, trink halt jetzt mal heute was. Und ich wollte das einfach nicht, ich wollte das durchziehen ohne Alkohol. Und Alkohol ist einfach für unseren Körper scheiße, das sage ich jetzt einfach mal so direkt. Der hat unnötig viel Kalorien und der hemmt den Muskelaufbau, es ist einfach Gift für unseren Körper. Ihr könnt euch das so vorstellen, ihr schüttet Alkohol oben rein und der Körper, der konzentriert sich jetzt nur noch drauf, den Alkohol abzubauen. Der gibt alles dafür, dass der Alkohol sofort abgebaut wird. Das ist ein Giftstoff für unseren Körper. Und deswegen habe ich das dann auch noch weggelassen und es fiel mir dann alles immer ein bisschen schwer. Das war echt ein kompletter Wandel. Jo, und an dieser Stelle möchte ich jetzt auch erstmal die erste Folge hier beenden. Ich glaube, wir sind jetzt bei so ungefähr 12 Minuten. In diesem Rahmen werde ich auch immer die Folgen halten, damit ihr das Bestmögliche hier mitnehmen könnt. Im zweiten Teil wird es dann mit meiner Geschichte weitergehen, denn dort habe ich dann einen richtig krassen Fehler gemacht. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr eine 5-Sterne-Bewertung da lasst und den Podcast euren Freunden zeigt. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag und macht's gut, euer Simon. Ciao.